Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maywalds Corner. Peter Maywald begrüßt Sie und euch ganz herzlich. Und wie Sie und wie ihr schon gemerkt haben bzw. habt, habe ich in loser Reihenfolge immer Gäste bei mir, entweder schriftlich oder wie heute mal persönlich mir gegenüber per Webcam für die Lieder ihres oder seines Lebens. Und heute habe ich mir jemanden ausgesucht, das ist das zweite Mal, dass ich eine Fortsetzung der Lieder des Lebens einer Person mache. Beim letzten Mal war es die Essener Autorin Cordula S. Braun, die dann ein sehr tiefsinniges Programm zusammengestellt hat, wo ich 3-4 Tage nachdenken musste, ob das die Menschen überhaupt interessiert, weil es so tiefsinnig ist, aber es gab keine Beschwerden. Heute habe ich zum zweiten Mal einen QVC-Host bei mir zu Gast, per Webcam aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Wo war das jetzt noch? NRW. NRW. Kerstin Brauchmann ist zu Gast für einen zweiten Teil der Lieder ihres Lebens. Und wenn ich mal so rekapituliere, wie es damals gewesen ist, wir haben, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren die erste Ausgabe gemacht, das war schon teilweise musikalischen Schock, aber es gab keine Beschwerden. Und dementsprechend habe ich mich heute gewundert, als sie mir ihre Setliste, ihre Liederliste geschickt hat. Ist die Frau jetzt älter geworden? Ist die Frau jetzt, weiß nicht, irgendwie ist das ganz komisch, was da für Stücke sind. Hallo Kerstin erstmal. Hallo Peter, grüß dich. Ja, natürlich bin ich älter geworden, aber es ist halt auch nicht mehr so dieser rote Faden. Das hatten wir in der ersten Sendung, ne, dass ich quasi so von, was hat mich in der Kindheit geprägt, über die Jugend, so die ersten Anfänge, für welches Genre entscheidest du dich quasi? Was findest du als Teenager gut? Was bleibt bis in dein hohes Alter quasi erhalten? Das ist jetzt sehr, sehr geprägt auch durch meine Kinder, weil unsere Töchter sind 16 und 14 Jahre alt. Die haben einen ganz, ganz eigenen Musikgeschmack, aber hören auch ganz viel das, was ihr Papa und ich hören. Und das ist eine sehr, sehr wilde Mischung. Und weil diese Teenie-Horden bei uns regelmäßig ein- und ausfallen und man nach Hause kommt und über 30 Paar Turnschuhe stolpert, die im Flur verteilt rumliegen, ich lieb's, ne? Ich sag's direkt, ich find's großartig, hat man einfach noch einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge und das finde ich ganz gut eigentlich, ne? Dass man da auch nicht so stehen bleibt in seinem eigenen Ding, sondern auch dann von der Jugend viel mitnehmen kann. Aber es ist wieder mal, es ist wirklich extrem bunt gemischt, das gebe ich zu, es passt nichts zusammen. Ja, aber es ist ja das Gute an der Sache, dass sich dein Musikgeschmack auch, jetzt bist du irgendwie weg, nee, du bist doch noch da, dass sich dein Musikgeschmack irgendwie wandelt, beziehungsweise das Interesse der Musik. Ich hätte beispielsweise auch nie gedacht, dass ich Musik höre, die, du hast mir mal irgendwann vor ein paar Wochen eine Liste geschickt gehabt, was deine Töchter hören. Ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich irgendwann mal solche Musik wie Berg oder sowas höre. Und ich muss sagen, dass ich habe jetzt am letzten Sonntag in Oldenburg ein Ostrock Revival Show Konzert gespielt und habe dem Veranstalter den Link geschickt zu den, wie heißt das, Rote Flaggen von Berg. Mhm. Und die Leute sind immer begeisterter über die Musik, weil es gibt jetzt scheinbar auch wieder neue, gute Musik, wo man jahrelang sagen musste, oioioi, was sind das für Geschichten? Weißt du, wie das heißt? Das heißt jetzt neue deutsche Welle. Ja, gut, kann ich nichts für. Neue deutsche Welle. Nein, ich sag mal, Universal beispielsweise hat sich gewaltige Gedanken gemacht, auch die Musik irgendwie mal ein bisschen neu aufzuschütteln und nicht immer nach dem gleichen Kontext zu arbeiten. Du sitzt, das Lied ist fertig vorproduziert, du brauchst es nur einsingen, du brauchst keine Instrumente, weil der Rechner spielt das alles ab und so. Und das ist bei solchen Leuten wie beispielsweise Berg nicht der Fall. Das ist so, sind so ganz, ganz eigene Ideen. Dein erstes Stück ist ein wunderbares Stück und von dem Künstler gibt es seit Freitag eine, ja, wie soll man das sagen? Es ist eine Autobiografie von 7,5 Stunden online mit Musik und mit Geschichten und Erzählungen, wie Billy Joel sein musikalisches Leben geprägt hat. Der Piano Man, wie kommst du darauf? Es ist bei uns so, dass ich sehr, sehr gerne laut und viel singe, am liebsten im Auto. Und auch wenn ich jetzt von mir behaupten würde, dass ich jetzt nicht gesanglich, weiß der Kuckuck, irgendwie was leisten kann, aber ich singe halt gerne laut und viel. Und das hat sich bei uns so eingebürgert, wenn ich mit meinen Töchtern unterwegs bin, dass wir halt sehr, sehr viel im Auto singen. Und irgendwann mussten wir uns darauf einigen, was singen wir denn und in welche Richtung geht das? Und Billy Joel Piano Man ist das absolute Lieblingslied meiner jüngeren Tochter und mir. Und wenn wir im Auto sitzen, dann brüllen wir das nur so raus und singen es wirklich mit Hingabe. Und uns ist mal die süße Geschichte passiert. Wir standen an der Ampel und neben uns stand ein Bus. Und wir haben geschmettert, Piano Man, dass es nur so krachte. Und neben uns im Bus guckte dann irgendwann ein Opa aus dem Fenster und hat uns dann so Herzchen zugeschmissen und fand das ganz, ganz toll, dass wir da so abgegangen sind. Und deswegen, wann immer wir im Auto sitzen und meine kleine jüngere Tochter, die ist jetzt 14, macht den DJ, der erste Song ist immer Piano Man und dann ist auch immer sofort alles gut. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, la, la, di, di, da. La, la, di, di, da, di, da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy. And probably will be for life. Thank you. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da da da. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song. Das war der Piano Man von Billy Joel, ein großer Klassiker. Ich verehre diesen Mann und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und das ist schon, vor allem das Schlimme an der Sache ist, wenn man dann die Krankengeschichten der berühmten Künstler hört, wie jetzt beispielsweise Morten Harket von A-ha, der sich jetzt geoutet hat, dass er stark an Parkinson erkrankt ist und es nie wieder neue A-ha-Musik gibt, aufgrund dessen, dass er auch nicht mehr vernünftig singen kann. So sind die ganzen Leidensgeschichten der Musiker teilweise sehr interessant, aber man ist traurig, wenn man mit solchen, ich bin ja ein bisschen älter als du, wenn man mit solchen Leuten dann musikalisch auch aufgewachsen ist. Das ja, nächste das ist Brandy Carlile, The Joke. Ja, liebe ich. Liegt aber auch wieder tatsächlich an meinen Kindern, weil Brandy Carlile ja eigentlich relativ country-lastig ist. Und das ist jetzt eher nicht so meine Richtung, so dieser American Country. Aber sie hat halt The Joke rausgebracht und es gibt ganz, ganz viele TikToks, wo dann eben ein Junge in einer Karaoke-Bar dieses Lied singt und er macht es grandios. Und da sieht man so alle 3-4 Monate wieder so einen Karaoke-Abend von ihm. Und das haben mir meine Töchter damals geschickt und ich habe dieses Lied dann irgendwann für mich mal gegoogelt und habe mir das angehört. Und das hat mich mit so einer Wucht getroffen, weil es vor allem auch ganz, ganz viel aus dieser gesellschaftlichen Geschichte zeigt, ne? Dass wenn man anders ist als jemand anders, dass man dafür belächelt oder vielleicht auch gemobbt wird, dass es auch in gewissen Regionen die Mädchen immer noch deutlich, deutlich schwerer haben als die Jungs, aber dass sie mutig voranschreiten und so eine Lieblingslyrik aus dem Ganzen, wo sie dann beschreibt, ich sehe, dass du müde bist, aber du hast keine Angst. Und das finde ich einfach so eine ganz besondere Momentaufnahme aus diesem Song. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer wünsche. Egal, was aus euch wird, egal, was ihr in eurem Leben vorhabt, egal, was ihr werden wollt oder wie auch immer, geht euren Weg und lasst euch von niemandem verbiegen. Und deswegen hat das Lied eine ganz besondere Bedeutung für mich. Aren't you, boy, with your quiet voice and impeccable style? Don't ever let them steal your joy and your gentle ways to keep them from running wild. They can kick dirt in your face, dress you down and tell you that your place is in the middle, when they hate the way you shine. I see you tugging on your shirt, trying to hide inside of it and hide how much it hurts. Let them laugh while they can. Let them spin. Jokes on them. don't you, girl? It's your brother's world for a while longer. You gotta dance with the devil on a river to beat the stream. Call it living the dream. Call it kicking the ladder. They come to kick dirt in your face, to call you weak and then displace you after carrying your baby on your back across the desert. I saw your eyes behind your hair, and you're looking tired, but you don't look scared. Brandy Carlile und Joke bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit Kerstin Brockmann, dem sogenannten QVC-Host auf der anderen Seite, bei mir zu Gast mit dem zweiten Teil der Lieder ihres Lebens. Wir haben irgendwann vor Corona oder während der Corona-Zeit den ersten Teil gemacht, der war sehr heftig und jetzt ist das irgendwie alles ein bisschen durcheinander, aber sehr ausgewogen, weil ich hätte nie gedacht, dass du das nächste Lied irgendwann mal in so eine Liste packst. Die Münchner Freiheit kommt jetzt. Ja. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ich lieb's. Ich finde, das ist das schönste deutsche Liebeslied, was es gibt. Ich finde es einfach toll. Und ich liebe das, wenn man auf Partys ist und dann irgendwann kommt dieser Banger und alle hängen sich in den Armen und singen sich an. Also das ist ja auch, es gibt ja so, ja, wie soll ich das sagen, es gibt ja auch so Texte, wo man dann denkt, so meine Güte, dieser Schmalz nicht zu überbieten. Und das ist einfach so, das ist so, ja, es ist, wie es ist. Ohne dich gehe ich heute Nacht nicht heim. Super, finde ich großartig. Ich finde, das ist ein großartiges Lied und ich muss auch sagen, dass ich die Stimme vom Sänger dem Zaun da auch immer noch super finde. Die gehen ja wieder wohl irgendwie auf Tour zwischendurch, aber die haben ja einen neuen Sänger, aber ich finde mit dem alten oder dem Originalsänger, es ist ein absoluter deutscher Evergreen. Was ich will, bist du. gleich als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht. So viel Worten, den Augenblick zerstören, aber eins gebe ich zu. Das nächste Lied gibt es in verschiedenen Versionen. The Killers, Mr. Brightside. Es gibt einen wahnsinnig geilen, ja, es ist schon fast angehauchten Techno-Mix von 6,5 Minuten dieses Songs. Und dann gibt es die Originalversion, weil die Leute, die sich diesen Mix von Mr. Brightside anhören, die wundern sich, dass der Stil des Songs an und für sich ganz anders ist als diese Version, die sehr erfolgreich gewesen ist vor ein paar Jahren in den deutschen Charts. Wie kam es dazu? Dass ich ja jetzt quasi öffentlich zu sehen bin und im Fernsehen zu sehen bin, haben wir ja auch immer, ja, was soll ich sagen, ein Auftrag ist es ja nicht, aber ich finde schon, dass ich da natürlich dann auch, wenn ich mal selber persönlich mal schlechte Laune habe, mal nicht so gut drauf bin, mich vielleicht ein bisschen angeschlagen, müde, krank oder sonst was fühle, natürlich möchte ich das unserem Publikum dann nicht zeigen. Ne? Also ja, das ist ja schon so, wir sind die gute Laune-Polizei und das sind wir auch sehr gerne. Und ich mache meinen Job auch von Herzen gern, aber wir sind alle nur Menschen und du kennst das. Es gibt Tage, die sind großartig und es gibt Tage, die sind auch manchmal einfach, du bist kaputt, du bist urlaubsreif oder. Irgendwas ist immer, ne? Und Mr. Brightside ist tatsächlich der Song, der ist ja schon alt. Der ist ja jetzt auch nicht erst 3 Jahre alt. Diese Killers haben den ja schon vor 20 Jahren gesungen. Das ist immer der Song, wenn ich merke, so heute wird so ein Tag, der wird herausfordernd. Oder weil ich auch sehr spät arbeite und früh aufgestanden bin, dass man einfach irgendwie so ein bisschen so einen positiven Antrieb braucht. Dann höre ich den auf volle Pulle und dann ist alles gut. Das ist so wirklich mein Garant für sofort wieder in die gute Laune kommen. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Got a Wir kommen zum nächsten Song, Desperado oder Desperado von The Eagles. Was gibt's dazu zu erzählen? Ich gebe ja zu. Ja, pass auf, ich gebe ja zu. Ich war damals eine junge Volontärin und habe in Berlin ein Praktikum gemacht bei einem Online-Verlag. Das gehörte zu meiner Ausbildung als Volontärin bei Schwarzkopf TV damals dazu, dass man sich aussuchen durfte, wo man hin wollte. Und der ganz große Vorteil war damals in der Hauptstadt, dass man, egal zu welcher Veranstaltung man gehen wollte, man konnte denen einfach eine Akkreditierungsanfrage schreiben und zack, war man dabei. Und ich habe die Eagles live gesehen. Ich, jawohl. Mit 19 Jahren in Berlin. Und ich kannte, gebe ich zu, eigentlich nur Hotel California. Ja, das war's, ne? Was kennt man von denen, Hotel California? Ja. Und die haben, glaube ich, noch so ein 18-minütiges Drum-Solo hinten dran gemacht. Und ja, und tatsächlich da, wo wir immer gerne in den Urlaub fahren, wir sind ja gerne an der Ostsee in Boltenhagen, da gab es letzten Sommer eine Coverband. Und diese Coverband hat herausragend die Eagles gespielt. Wirklich super schön in der Kurmuschel, live draußen und umsonst, mit Bierständen drumherum. Es war richtig toll. Und dann haben die Desperado gespielt und ich kannte Desperado nicht. Und ich habe diesen Song dann immer und immer und immer wieder gehört. Und es gehört jetzt mit zu meinen der absoluten Lieblingsliedern, weil der mich auch total berührt hat. Und ich fand das einfach so schön, mal von einer Band, die man gefühlt ja tausend Jahre kennt, nochmal was zu hören, was man vorher gar nicht kannte. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. Wir kommen zu einer Band, wo ich nicht gedacht habe, dass sie dich interessiert. Fleetwood Mac. Silver Spring. Mega. Silver Spring, also Fleetwood Mac ist großartig. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham. Ich habe sogar ein T-Shirt mit Stevie Nicks. Ja, cool, cool. Ja, die ist cool. Jetzt gibt es auch, du hast ja gerade drüber gesprochen, ne, dass man diesen Mix von The Killers und Mr. Brightside, ne, dass man das so als Techno-Version kannte und sich dann irgendwann gefragt hat, ach, das ist jetzt das Original. Ne? Und genauso ist es ja heute. Es wird ja ganz, ganz viel in den sozialen Medien, wenn die Kinder so bei Insta unterwegs sind und TikTok und so weiter, wird ja alles mit Musik unterlegt. Mhm. Und Silver Spring ist riesengroß auf TikTok. Silver Spring, immer wenn ein Mädchen Liebeskummer hat, immer wenn irgendein Junge Herzschmerz hat, immer wenn man auf den anderen verzweifelt wartet, der aus dem Leben gekommen ist, kommt da drunter dann immer diese berühmte Refrain, ich verfolge dich. Ja, ne? So ja, bis ja. auf meine letzten Tage, dass meine Stimme dir niemals aus dem Kopf geht. Und irgendwann haben meine Mädels aus dem Auto dann auch wieder bei unserer DJ-Phase angemacht und ich habe das dann fröhlich mitgesungen, weil ich das halt ja auch schon ewig kenne. Und das finde ich dann irgendwie so cool, dass diese ganzen alten Sachen wiederkommen. Und ich finde, Fleetwood Mac ist einfach eine der großartigsten Bands aller Zeiten. Das gehört in so eine Playlist des Lebens einfach rein. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Ich muss zugeben, dass ich bei dem nächsten Song, den du ausgesucht hast, sehr positiv angetan bin, weil ich liebe diesen Song einfach. Comfortably Numb von Pink Floyd. Ich mag das Album The Wall, aber nur auszugsweise. Es ist genauso wie bei dir, dass du das Album The Final Cut, wie du mir mal sagtest, von Pink Floyd magst, aber auch nur auszugsweise, nicht das ganze Album. Aber Comfortably Numb, beziehungsweise die dritte Seite von The Wall, die ist einfach bombastisch und das ist für mich Musikgeschichte. Es gibt, das kann auch die Hörerinnen und Hörer hören, eine wahnsinnige Version von RPWL aus Freising mit, ich glaube, der Freisinger Philharmonie. Die haben vor 2 Jahren Comfortably Numb mit einem Symphonieorchester aufgenommen. Und das lohnt sich zu hören, weil es kommt dem Original nicht nur unheimlich nah, wenn man die Augen zumacht, denkt man, hoi, da spielt jetzt David Gilmour die Gitarre. Dabei ist es nicht David Gilmour, sondern der Mann heißt Kalle Wallner, der das wahnsinnige Gitarrensolo am Ende spielt. Comfortably Numb von Pink Floyd. Wie kommst du darauf? Das ist auch tatsächlich für mich ein absoluter Klassiker, absolute Musikgeschichte. Und wir hatten ja schon lange Diskussionen auch über Pink Floyd und The Final Cut und so weiter. Ne? Und ich mag ja Song 1 bis 10, aber Song 11, Not Now, John, da bin ich heraus. Das weiß der, das ist ja der einzige, den ich darauf überhaupt nicht haben kann. Weil der passt da überhaupt nicht rein. Aber wie dem auch sei. Und für mich ist Pink Floyd auch tatsächlich eine unfassbar tragende, große, epochale Band und Comfortably Numb. Und deswegen ist das auch bei mir so im Hirn drin. Ich habe Pink Floyd leider nie live gesehen. Ich habe viel gesehen. Ich habe bestimmt 300-400 Bands gesehen, aber Pink Floyd war leider nicht dabei. Ich habe aber damals in Berlin Pearl Jam gesehen. Ja. Pearl Jam in der Waldbühne. Und Eddie Vedder hat ja auch schon oft Comfortably Numb mit dem mit Pink Floyd als Duett gesungen. Mhm. Und da muss ich sagen, als er das dann damals, also die haben es tatsächlich gespielt in der Waldbühne und das war total erhebend und ich finde, das ist auch so ein absolutes Stück, ich weiß nicht, wenn man sagt, du machst die besten 30 Songs deines Lebens, ich glaube, da wäre Comfortably Numb definitiv dabei. Dann werden wir das jetzt hören, 6,5 Minuten Pink Floyd beim Maywalds Corner mit Peter Maywald und mit Kerstin Brauchmann am Mikrofon heute. Thank you. Der nächste Song kommt von Roy Bianco, Velocita. Geil. Die kennst du, ne? Diese Italo-Pop-Schlagerbaden? Ja. Herrlich. Also es gibt ja immer so jeden Sommer irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, so musiktechnisch. Dann kommt, was weiß ich, die 2000er wieder. Dann ist es Eurodance wieder. Und dieses Jahr ist es ja halt eben dann dieses schöne italienische Schlager, wirklich dieses Rumgehopse, weil die machen ja auch, und das finde ich ja total witzig, dann auch so das Publikum so wie so ein Moshpit, ne? Schlagerstrudel, ne? Hüpfen die da alle im Kreis und so. Und ich muss sagen, ich finde, klar, Bella Napoli, Sophia Loren, alles tolle Songs, aber der beste ist Velocita. Den finde ich einfach spitzenmäßig. Ich oute mich jetzt auch. Der beste italienische Song ist L'Italiano von Toto Cutugno. Ich muss da eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe, wann war das, im letzten oder vorletzten Jahr in Bremen, im Bremen-Oberneuland, ein Open-Air-Konzert gespielt. Und da wurde ich darum gebeten, ob ich ein paar italienische Stücke einstudieren konnte, weil auf dem Marktplatz an dem Tag ein italienisches Café oder so ein italienischer kleiner Stand mit, wo man essen konnte und wo man dann auch italienische Waren einkaufen konnte, eröffnet wird. Und ich habe 7 Stücke einstudiert und ich komme da an und der Auftraggeber sagt zu mir, es tut mir leid, die Regale sind nicht angekommen, wir machen heute keine Eröffnung. Und ich saß da mit meinem angenähten Hals und mit 7 italienischen Liedern, aber es war keine Eröffnung des italienischen Standes. Und das war, aber ich spiele es trotzdem. Una festa sui prati und sowas. Also es ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wir hören jetzt Velocita von Roy Bianco. Wenn wir uns sehen, dann fühle ich nur Velocita. Halt dich fest, zieh mich zu dir. Più bella cosa. Und wir lassen unsere Liebe Runden fahren. Und immer wieder sing mit mir. Più bella cosa. Hier auf dieser Vespa. Unsere Liebe. Und Velocita, Velocita, Velocita. Velocità, velocità, velocità, velocità, velocità, velocità, velocità, velo, velocità. Die Sonne zieht ihren alten Kreis und in deinen tiefen Augen seh ich Ewigkeit. Komm, wir drehen noch ne Runde, wir wollen Velocità. Denn auf zwei Rädern sind wir uns für immer nah. Wenn wir uns sehen, nur Velocita. Halt dich fest, zieh mich zu dir. Più bella cosa. Und wir lassen unsere Liebe Runden fahren. Und immer wieder sing mit mir. Più bella cosa. Hier auf dieser Vespa. Unsere Liebe. Und Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, velocità, velocità, velocità, velocità, velocità, velocità, velocità. Halt dich fest, zieh mich zu dir. Più bella cosa. Und wir lassen unsere Liebe Runden fahren. Und immer wieder sing mit mir. Più bella cosa. Hier auf dieser Vespa. Unsere Liebe. Und Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita, Velocita. Wir kommen zu einem Menschen, der ist, glaube ich, 23 Jahre alt. Er hypt im Moment die Welt, nein, er hypt im Moment musikalisch das Land bei den jungen Leuten. Und das Schöne ist, er kommt aus Hamburg. Und er heißt Berg. In deiner Liste sind mehrere Songs von Berg. Also es gibt bei mir auf der Liste, glaube ich, Tourette, Blauer Ballon und was Rote hab ich noch geschrieben? Rote Flaggen, das ist ja der größte von ihm oder der bekannteste, ne, wo die meisten. 6,5 Millionen Klicks bei YouTube. Ja. Und mit einer exzellenten Producerin, die wirklich alle Großen schon in Videos gemacht oder produziert hat. Das ist schon Wahnsinn, ja. Der Typ ist aber auch live der Wahnsinn. Ich habe den im März im Palladium gesehen, ja, mit meiner großen Tochter, die mir Berg damals quasi beigebracht in hat. In Köln oder Berg wo? Jetzt auch nicht. Genau, im Palladium in Köln live gesehen und der ist live wirklich noch größer als auf CD oder auf Stream oder was auch immer. Also das ist unfassbar. Da steht da dieser junge Mann mit diesen nach hinten geklebten Locken, in einer Bluderhose mit einem T-Shirt an und dieses ganze Publikum, und das fand ich völlig faszinierend, dieses gesamte Publikum, bestehend aus Jungs und Mädchen, also das ist wirklich auch schon von sehr jung, ne? Also so von 14 bis 30 war eigentlich alles da und natürlich so wie ich dann verstreut ein paar Eltern, die haben jeden Text von der ersten bis zur letzten Zeile mitgesungen. Und er hat zum Teil auch dirigiert. Gibt ein Video, wo er überrascht ist, dass die Leute den Text konnten und er konnte das Stück nicht intonieren, weil ihm der Text flöten gegangen ist. Und das Publikum hat ihm geholfen, ja. Ja, und der hat auch einen Song, der ist echt auch brutal gut gemacht. Mein Hass tritt dir die Haustür ein, ja, heißt der. Ja, ja. Und da hat er dann das Publikum dirigiert, dass sie laut singen, dass sie leise singen, dass sie dann so mit jetzt drehen wir mal richtig ab und so weiter. Und es ist echt faszinierend, wie nah der an einem dran ist, obwohl du mit 4000 Leuten im Palladium stehst. Ich fand den absolut faszinierend, den jungen Mann. Da war ich echt sehr froh, dass mein Mann an dem Tag dann doch vergessen hatte, sich freizunehmen und ich die Karte gekriegt habe, weil er nämlich eigentlich mit ihr dahin wollte. Ja. Und das war also für mich wirklich prägend, dass ein junger Mann mit 22, 23, die er ist, so eine unfassbare charismatische Ausstrahlung hat. Absolut bemerkenswert. Wir hören den Blauen Ballon von Berg. Ein karierter Ichnest liegt er im Morgentau ganz fest an einem Ballon blau. Wie du ihn loslässt zu ihr ins Wolkengrau, stell ich mir vor, während ich auf dein Brief schau. Hallo Mama, bist du endlich angekommen? Ich hoff, mit uns verließ dich auch dein Schmerz. Oh, du fehlst mir unendlich, nicht nur dein Lachen, auch der Streit. Und könnt ich's machen, käm ich im blauen Ballon vorbei. Ich setze mich mit schwerer Brust ins Gras, für den Fall, dass er niemals da oben war, trägt dein Brief nun auch meine Tränen davon. Statt dein Florian steht nun mein Vorname da. Beim letzten Lesen lese ich fast vom Hallo Mama. Bist du endlich angekommen? Ich hoff, mit uns verließ dich auch dein Schmerz. Der Streit, und könnt ich's machen, käm ich im blauen Ballon vorbei. Ah. Wir gehen bei Maiwals Corner irgendwie die Generationen heute durch, die Musikgeneration, denn wir haben eben Berg gehört und kümmern uns jetzt um Tina Turner und Proud Mary. Das ist nicht Stilbruch, sondern das ist jetzt Altersweisheit. Ja, das ist Altersweisheit. Also, Tina Turner war ja schon immer eine grandiose Frau, das muss man ihr echt lassen. Ne? Also die hat ja schon immer echt was auf die Bühne gebracht, da hat die ja so ein Stadion zum Kochen gebracht. Ich bin damals tatsächlich ein Stück weit mit Tina Turner aufgewachsen, weil meine Tante war ganz großer Tina Turner-Fan. Mhm. Und meine Tante war auch relativ wild drauf. Ne? Die ist Auto gefahren, ja, wie bei Mario Brothers, würdest du heute sagen. Mhm. Also die hat alle Sterne eingesammelt. Mhm. Ne? Und immer Musik auf Anschlag, immer Kippe auf dem Zahn und die hat immer Tina Turner gesungen im Auto. Und ich weiß noch, dass ich war damals 9, 10 Jahre alt und da hat die dann, wenn wir irgendwo hingefahren sind und ich dabei saß, dann hat die dann immer Tina Turner gehört. Und für mich war Proud Mary immer der coolste, weil der so ganz ruhig anfängt und dann eskaliert der ja komplett. Und jetzt aber erst mit Mitte 40 macht man sich ja dann dran, auch mal so die Lyrics dahinter zu verstehen, ne? Sondern nicht nur das rein musikalische. Und das war schon für die damaligen Verhältnisse ganz, ganz große Nummer. Absolut. Heute noch toll. Dann hören wir da jetzt rein. Hier kommt Tina Turner, die große Tina Turner mit Proud Mary. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. One minute and rough. And but we're gonna take the beginning of this song the thing might and do have it been. Easy. Big wheel. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Yeah, rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling Maiwalds Corner heute mit Kerstin Brockmann, TV-Host bei QVC, bei QVC Deutschland und mit mir, mit Peter Maiwald. Und Kerstin Brockmann hat mal wieder Langeweile und hat gesagt, wollen wir nicht mal wieder einen neuen Teil der Lieder meines Lebens machen? Wir kommen zu Greta Van Fleet, Meeting the Master. Großartig. Einfach großartig. Bin ja ein, das kennst du ja aus der ersten Folge noch, ich bin ja eigentlich ein Kind von Punk, Metal und sehr viel Alternative und habe halt eben immer eigentlich eher so diese deutlich lautere und härtere Gangart an Musik, die ich sehr, sehr gerne höre. Mag man dir bei der jetzigen Playlist gar nicht glauben, aber die ist halt sehr inspiriert halt eben von den Teenies, die ein- und ausfallen. Mhm. Aber was ich halt eben sehr krass finde, aua, ist, fasst sie mir ins Auge. Warte mal. Jetzt, nee, irgendwas hat mich hier gerade angerufen, aber ich bin jetzt nicht da. So. Und was ich halt super, bist noch da? Ja. Was ich halt irre finde, es gibt ja diese ganz psychedelischen Songs wie Kashmir oder sonst was, ne, wo man immer gedacht hat, an Led Zeppelin kommt keiner mehr ran oder. Und dann kommen da diese jungen Dudes, ne? Das sind ja, glaube ich, drei Brüder und ein Cousin, stellen sich da hin und hauen dann so einen Song raus. Also das ist, also man hört natürlich, wie die musikalisch selber groß geworden sein müssen, was so im Umfeld gehört wurde. Aber ich finde, sie bringen es nochmal auf ein unfassbar schönes Level mit so echter, selbstgemachter Musik. Also soll ja jeder Musik machen, wie er will. Wer sind wir zu sagen, unser Geschmack ist der einzig Richtige, der zählt. Aber ich finde dieses Handgemachte im Vergleich jetzt zu Synthesizern und 7-mal Autotunes drüber wirklich absolut sympathisch, weil es halt eben so einzigartig ist. Und Meeting the Master ist ein meines Erachtens wunderbares Beispiel dafür, wie man Zeiten, die quasi musikalisch stilprägend war, auch in die neue Zeit so mit rüberbringen kann. Take my trip around the sun. Wir kommen zu Randale und Kraftklub. Ja, bester Song. Ich habe Tickets abgegriffen für Düsseldorf im März. Ich freue mich. Oh, herrlich. Die gehen nämlich wieder auf Tour. Mhm. Mit ihrem neuen Album. Mhm. Und Kraftklub ist tatsächlich die Band, die ich neben Bad Religion, da habe ich 20 Konzerte voll, glaube ich, mit am meisten gesehen habe. 6-mal habe ich die gesehen. Ja, 6-mal. Und die waren immer unfassbar gut. Und das war das erste Konzert unserer Großen. Da waren wir beim ersten Konzert. Und das zweite Konzert, und das in der Wuhlheide war ich mit beiden. Mhm. Und meiner Freundin Katja, weil einer muss ja dann quasi, wenn einer auf Klo muss der andere ja irgendwo anders bleiben. Mhm. Ne? Und da waren die noch sehr klein. Und dann haben wir da uns das Konzert angeguckt. Und jetzt kommen die ja wieder auf Tour. Und die süße Geschichte ist dahinter, dass damals, als unsere Kinder noch im Kindergarten waren, ein Junge, ich kann ja seinen Namen sagen, der Junge heißt Thies. Thies ist ein total cooler Typ. Und Thies kam damals in den Kindergarten reingerannt und sang: Und wenn du mich küsst, dann ist die Welt ein bisschen weniger scheiße. Und Thies war Bier. Ja, und ich drehe mich so, oder Thies, da hat er eine gute Laune heute Morgen. Und der Typ war total drollig. Also so ein süßer Junge, ne? So richtig cool drauf. Thies hat auch nur Blödsinn gebaut. Thies war großartig, ne? Und immer so ein blitzendes Lachen. Ich sage, ja, Thies, ja dann. Und dann hat Thies Mutter uns irgendwann eine CD ins Fach gelegt. Damals noch CD gebrannt, ne? So von Kraftklub. Und Thies ist mittlerweile volljährig, kann Auto fahren und geht immer noch mit meiner Tochter auf die gleiche Schule. Und irgendwann, die beiden sind auch immer noch befreundet und immer noch bekannt. Und jetzt kam tatsächlich wieder, Kraftklub geht wieder auf Tour. Und dann habe ich es geschafft, mich mit dieser Reihe von 20.000 Leute sind vor dir in der Schlange für Tickets, ne? Dass ich dann Tickets bekommen habe für Düsseldorf. Und natürlich, wen nehmen wir mit? Thies. Aber Thies weiß noch nicht, dass er fahren muss. Gut, okay, dann weiß er es nicht. Und vielleicht, hoffentlich macht er keine Randale jetzt. Hier kommt Kraftklub. Mal gucken. Seid ihr bereit für Randale? Alle zusammen, seid ihr bereit für Randale? We'll be right back. eine Massenkatharsis. Befreit euch von dem materiellen Druck, den euch die Gesellschaft aufdrückt. Nehmt einfach mal so ein Portemonnaie in die Hand. Wenn wir hochgehen, befreit euch davon. Habt ihr da was? Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Matrandale in der Stadt. Meine kleine Schwester Matrandale in der Stadt. Matrandale in der Stadt. Noch einmal, Berlin, so laut ihr könnt. Wir waren Kraftklub. Ihr wart die bezaubernde Max Schmeling, hallo. Wir kommen zu Ascheregen und Kasper. Ascheregen finde ich einfach irre. Also die gehen so mit mir in einer Liga zu dieser... Ja gut, Ascheregen gibt es jetzt schon länger, das Album. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist jetzt nicht so neu wie Berg. Aber das ist für mich so diese wirklich coole... Ich habe das mal irgendwo gelesen, das nennt man jetzt neue deutsche Welle. Wahrscheinlich ist Kasper dafür schon viel zu lange im Geschäft, aber ich mag diese Bands, ob das jetzt Berg als Einzelkünstler ist, ob das Kraftklub ist, ob das Kasper ist, die mit der deutschen Sprache wieder so unwahrscheinlich gut spielen können. Also die einfach unfassbar gute Texte haben, die so quasi auch eine Nachfolge antreten von so ganz großen poetischen Songs. Und Ascheregen ist auch so ein, das ist für mich auch so ein Song, wenn es dir nicht gefällt, mach's neu, ne? So wie bei Peter Fox auch, ne? Ja, ist, wenn dich irgendwas ankotzt, wenn du es nicht mehr kannst, wenn du es nicht mehr willst, dann schmeiß den Streichholz in die Luft und hab den Mut und geh nach vorne. Und Ascheregen ist ja das erste Album, der erste Song von seinem Album Hinterland. Und als ich das damals noch auf CD, wohlgemerkt, ne, da gab es noch Spotify und Streaming bei mir am Handy noch nicht. Als ich das gehört habe, war beim ersten Song schon klar, es ist ein geiles Album. Einfach super. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen, die Stadt muss brennen. Schlaf, nur Probe liegen für'n Sarg. Werf ein Streich Holz in die Luft, auf den Rest meines Lebens und blicke nur zurück, um eure Gebäude brennen zu sehen im Ascheregen. Sieh nur, wie die Pläne zerfallen, ehe wir langsam verglühen, dann lieber gehen mit nem Knall. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Augen und Herzen sind Dynamit. Hey, hey, hey, hey. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Müde mit nem Plan und nem Ziel. Ich breche auf, bin raus. Will auf und davon und nie wiederkommen. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen. Maywalds Corner mit Kerstin Brockmann und Peter Maywald am Mikrofon. Don't pray on me, bad religion. Das ist kein Witz. Jetzt lach nicht. Ich bin ja überhaupt nicht christlich, überhaupt nicht kirchlich. Ich bin überhaupt nicht irgendwelchen, wie soll ich das sagen, Obrigkeiten unterworfen. Ne? Ich denke immer, jeder Mensch soll glücklich sein und machen, was er tut. Und Bad Religion ist ja meine prägendste Band. Also wenn ich eine Band in meinem Leben nur noch hören dürfte, wäre es Bad Religion. Mhm. Und es steht tatsächlich in meinem Testament drin, dass das bei meiner Beerdigung steht. Ja, cool. Das wird lustig auf dem Friedhof. Glaube ich. Es darf auch niemand in Schwarz kommen. Ich habe das wirklich im Testament stehen, dass ich den Song bei meiner Beerdigung gespielt haben will. Koste es, was es wohl ist, scheißegal. Ja, es ist schön, dass man dann solche Sachen sich irgendwie wann aussuchen kann. Everybody's equal. not your fucking life. Now I don't know what stopped Jesus Christ from turning every hungry soul into bread. And I don't remember hearing how Moses reacted when the innocent firstborn sons lay dead. Well, I guess God was a lot more demonstrative back when he fed boy and he parted the sea. Now everybody's praying, don't pray on me. Then everybody's praying, don't pray on me. Maywalds Corner ist hier mit Kerstin Brauchmann und Peter Maywald am Mikrofon. Und Kerstin Brauchmann hat zum zweiten Mal die Lieder ihres Lebens zusammengestellt. Und im Gegensatz zu so gut wie allen vorherigen Folgen, die mir ihre Listen schriftlich gegeben haben, sitzt mir Kerstin Brauchmann in ihrem Büro, oder ist das Büro? Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro. Gegenüber und wir unterhalten uns über die Musik und ich habe nichts Schriftliches. Und dementsprechend habt bitte Verständnis dafür, dass wir auch Sachen sagen, die man teilweise nicht rausschneidet. Wir kommen zu Pearl Jam und Black. Ja, Pearl Jam ist eine absolute Kindheits-, Jugend-, All-Time-Favorite. Lieblingsband. Ich bin ja mit Grunge und Punk groß geworden. Also wir haben ja damals alle Alice in Chains gehört, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden und so weiter. Und tatsächlich war Pearl Jam das einzige oder die einzige Band, die mir noch auf meiner großen Bucketlist fehlte. Ja gut, Nirvana habe ich leider auch nicht gesehen. Da hat er sich vorher erschossen. Und vor ein paar Jahren gab es ein riesengroßes Konzert auf der Waldbühne. Waldbühne, genau, in Berlin. Und da bin ich mit drei Kumpels hingefahren. Schön oldschool mit dem Zug und dann dort im Hostel gepennt und abends schön zur Waldbühne und haben uns dieses Konzert gegeben. Und es war 30 Grad warm, es war Sommer, Berlin war friedlich, die Vögel zwitscherten und die haben ein 2,5-stündiges Konzert der Superlative abgeliefert. Und ich finde, Black ist immer noch echt so der schönste Song. Also klar, du kannst jetzt immer sagen, es gibt so diese All-Time-Favorites bei denen. Mhm. Jeremy oder Alive oder was auch immer, aber für mich ist Black der schönste und es ist dann schon wirklich großartig, wenn dann so, ich glaube, 16.000 Leute passen in die Waldbühne. Das war schon wirklich. Nee, das 20, war ein 20, Moment, ich glaube, oder 20. Das Ding war bumsvoll bis oben hin. Bin dann mit Sascha, meinem Kumpel, zum Bierstand gegangen, haben gesagt, 6 große Biermitte. Da sagte die Frau, das werde ich nie vergessen, ne? Da sagte die Frau, 120 Euro bitte. Ich wollte den Laden nicht kaufen. Ja. Und dann sagte sie, also mein Kumpel Sascha steht so neben mir, guckt mich an, ich gucke ihn an. Ich sage, ich habe gesagt, 6 große Bier. Ja, ja, 120 Euro. Und dann sagte sie, aber da ist auch Pfand bei. Ich sage, was, Platin, Goldbarren? Und ab dem Moment haben wir beschlossen, dass wir an diesem Abend alle Hoffnung fahren lassen. Und dann haben wir diese 6 großen Bier genommen und sind für 120 Euro ärmer davon gezuckelt. Gut, dann hören wir deshalb Pearl Jam und Black. Taking a turn. Ooh. Maywald's Corner mit Kerstin Brockmann und Peter Maywald am Mikrofon. Und wir waren bei Pearl Jam und Blackhound, haben das gehört und kommen jetzt zu Killing Joke und Asteroid. Das brennt ordentlich. Das ist ein richtig, richtig guter Ballersong. Da hast du hinterher den Kopf frei. Mit Kopfhörern ganz besonders gut. Und ich dachte mir, es kann ja nicht sein, dass in meiner allerersten Sendung sehr, sehr viel Rock und Metal und ich weiß nicht, was alles drin war. Und jetzt bin ich auf einmal so eine seichte Tante da geworden. Das geht ja nicht. Also ein Ballersong muss noch rein. Und das ist immer Killing Joke. Killing Joke ist super. And the third angel sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the waters, the waters. Und beim nächsten Stück müssen wir sagen, irgendwie passt das ja alles nicht zusammen. Eben Killing Joke, Asteroid und nun ABBA und Slipping Through My Fingers. Ja, aber das ist tatsächlich auch wieder den Kindern geschuldet. Unsere jüngere Tochter, also wie gesagt 14, ne? ein kleiner Smart-Ass, also wirklich unfassbar schlau. Aber stinkfaul, wie sie halt so sind mit 14, die ist ein ganz, ganz großer Text in sich Aufsauger. Also es ist faszinierend. Die hört sich einen Song einmal an und dann kann die den auswendig. Aber auch so Szenen singt die mit, wo ich immer denke, das hast du ja 20 Jahre nicht verstanden, was der da singt. Und sie sagte so offensichtlich. Also aha, alles klar. Und die sind halt, dadurch, dass wir eine sehr quasi musikbegeisterte Familie sind, auch mit sehr viel Musik aufgewachsen. Und irgendwann kam ja dann dieser Film Mamma Mia, ne, mit hier Meryl Streep und so weiter. Ne? Und den haben die sich natürlich angeguckt. Und dann ist natürlich mit Slipping Through My Fingers gedacht, dass dann halt eben die Mutter irgendwann einsehen muss, das Kind ist groß geworden. Ja. Und jetzt mir ist die Zeit so durch die Finger geflutscht. Und da habe ich total meinen Emotionalen gekriegt. Und mich umgeguckt und gedacht, scheiße, die sind ja schon so groß. Ne? So, das ist so krass. Unsere große Tochter geht in 14 Tagen nach Kanada für ein halbes Jahr. Und dann ist die mal eben so ein paar Monate weg. Manchmal realisiert man einfach nicht, wie schnell die Zeit dir durch die Lappen geht. Und ich habe dann damals gesagt, wenn du irgendwann mal ausziehst, ne, zu unserer Jüngeren, wenn du irgendwann mal ausziehst, dann werde ich mich mit diesem Song in den Türrahmen stellen, weinend dir mit so einem weißen Taschentuch hinterher winken. Ne? Dann hat sie die Augen verdreht, boah, Mama, ey, hier wieder Pathetik hoch drei. Ne? Und immer wenn das jetzt dann von mir angemacht wird im Auto, sagt sie, ich fange nicht an zu heulen, ich bin noch da. Und deswegen ist das so ein Song, den ich halt mit diesen ja, kleinen Abschieden dann verbinde, die man jetzt schon hat, wenn man Kinder hat, die dann groß werden und dann einfach sind die mal eben selbst im Urlaub, ein Wochenende mit Freunden weg, gehen nach Kanada für ein halbes Jahr oder werden vielleicht auch, und das geht schneller, als man gucken kann, dann ausziehen für, keine Ahnung was, Ausbildung, Uni, was auch immer da in deren Leben kommt. Und vor diesem Tag habe ich einerseits schon sehr Schiss, ja, weil man dann quasi sie gehen lassen muss. Und andererseits, wenn sie es dann tun, freue ich mich wahnsinnig, dass es mutige, tapfere, schlaue und großartige Mädchen sind. Und da kann man ja dann auch stolz sein und sagen, so raus in die Welt mit euch und dreht sie um und macht sie euch, wie sie euch gefällt. With a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. Most we didn't, and why? Wir kommen als nächstes zu Patrick Watson und ich habe arge Probleme, den Titel zu lesen. Achtung, je te laisserai des mots. Ich hinterlasse dir eine Nachricht. Ach du grüne Neune, ja. Ja, so ein bisschen hier. Vive la France, ein bisschen Vive la France, Kultur. Genau. Patrick Watson habe ich damals überhaupt nicht gekannt und habe in einer Zeitschrift einen Bericht über ihn gelesen. Das ist ja ein französischer Musiker, der in Frankreich Stadien füllt und die Franzosen haben ja auch immer sehr viel Hang zur Dramatik, ne? Aber der wirklich singt auf Englisch und auf Französisch, beides. Und das ist ein unfassbar schönes Stück. Und wenn man das mal durch den Google-Übersetzer jagt, geht es darum, dass jemand einen Menschen, den er liebt, eine Nachricht durch den Briefkasten oder so unter der Tür durchschiebt. Da, wo deine Füße tanzen, ne, also so quasi in den Raum von diesem Menschen eine Nachricht hinterlässt. Und das ist sprachlich auch wieder wunderschön gemacht. Und das ist der einzige französische Song, den ich wirklich, Song, den ich wirklich mitsingen kann auf Französisch, weil ich wollte den einfach können, weil der sich so traumhaft schön anhört. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous d'un temps d'hiver, et quand tu es seul. So, es heißt gleich Abschied nehmen. Sind wir schon soweit? Wir sind schon soweit. Wir sind bei Frank Turner und Four Simple Words. Also Frank Turner, meine Freundin aus München, mit der ich früher zur Schule gegangen bin, die heißt auch Kerstin, rief mich irgendwann an, es ist 5, 6, 7 Jahre, ach nee, war vor Corona 7 Jahre her, und sagte, ich komme nach Düsseldorf, Frank Turner spielt ein Konzert in der Mitsubishi-Halle. Da habe ich gesagt, ja, wer ist Frank Turner? Da sagt sie, pass auf, hör dir einfach gar nichts an, geh einfach mit und eskalier mit mir. Mhm. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, wer ist Frank Turner. Frank Turner und die Sleeping Souls. Und dann sind wir da hingegangen, dann bin ich da rein und ab dem ersten Song habe ich gedacht, boah, was ist das für ein cooler Typ. Und der hat mehrere wirklich extrem gute Lieder. Und Four Simple Words ist einfach so eine Ode auch an seine eigene Geschichte, ne? Dass er immer schon Punkrock mochte und immer schon Bock hatte, da zu eskalieren und Gitarrenmusik und so weiter. Fängt ganz ruhig an und brennt dann total durch und das war einfach sensationell. Wir standen in der zweiten Reihe und hatten den Spaß unseres Lebens. Und das war einer so der Künstler, den ich vorher überhaupt nicht kannte und wo ich nach einem Konzert rausging und sagte, geil, einfach großartig. Cool. Frank Turner und Four Simple Words. Um was geht es in diesem Stück? Weil es ist ja das letzte Stück, so Four Simple Words, ganz einfach. I wanna dance. Bitte? I wanna dance. Das, also die Four Simple Words sind I want to dance. Ach so. Und da beschreibt er dann halt, wie er aufgewachsen ist und dass die Leute mal schon gesagt haben, ah, Gitarrenmusik ist so oldschool. Und er sagte, das ist mein Leben. Und ja, wie er dann bei Fremden auf der Couch gepennt hat und mit seiner Band dann unterwegs war. Und er sagt, so quasi die Aussage des Songs ist diese pure Lebensfreude. Ich will tanzen, ich will Freude, ich will Liebe, ich will einfach eine gute Zeit, ich will lachen, ich will aus mir rauskommen. So, das ist das, was für mich das Leben ausmacht. Und das sind Four Simple Words, I want to dance. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je, dass man sich solche positiven Gedanken macht. So, wir kommen zu Frank Turner, Four Simple Words. Das ist der letzte Song. Wir haben erzählt, warum, oder du hast erzählt, warum. Und wir sind irgendwie fertig. Also nicht wir sind fertig, sondern wir sind ja sowas von fertig. Wir sind fertig. Hallo. Wir sind fertig mit der Sendung. Und ich sag's mal jetzt einfach, ich war für die letzten 2 Stunden verantwortlich, weil, sage ich einfach, wenn du dich davon freisprechen willst, dann sprechen Sie sich jetzt bitte frei, Frau Braukmann. Ich spreche mich jetzt frei. Ja, ich war für die 2 Stunden, wie gesagt, verantwortlich. Und das war sie, die heutige Ausgabe von Maywalds Corner. Und mir, Peter Maywald, bleibt nichts weiter übrig, als mich, wie immer, von euch und von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden. Nicht ohne den Hinweis zu vergessen, hört bzw. hören Sie weiterhin gute Musik und bis nächste Woche und bleibt bzw. bleiben Sie gesund. Und Kerstin, du hast die letzten Worte. Ich danke dir sehr für quasi mein zweites Songbuch des Lebens und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ja, genießt das Leben. Wir wissen nie, wie lange wir es haben. Because we're all so very 21st century, you're probably listening to me on some kind of portable stereo. Maybe you're sitting on the back of the bus, or it's running up your sleeve and you're across from your boss, or you're sitting in your bedroom on your own with the lights down low. I'd like to teach you 4 simple words, so the next time you come to a show, you could sing those words back at me like they're the only words that you know. I want to dance. I want to dance. I want lust and love and a smattering of romance. But I'm no good at dancing, and yet I have to do something. Tonight I'm gonna play it straight, I'm gonna take